SWR 2 Forum. Mit Michael Köhler. Unser Thema heute: Der Menschenfreund. Wie aktuell ist Molière? Vor 400 Jahren, am 15. Januar 1622, wurde er getauft, vermutlich einen Tag früher geboren, der französische Theaterdirektor, der Dramatiker Molière. Sein Geburtsname war Jean-Baptiste Poquelin. Wie aktuell seine Theaterstücke sind über unehrliche Schmeichler, über lüsterne Frömmler, über falsches Vertrauen, staatliche Macht, über väterlichen Einfluss und Gewalt, über Verführer, charismatische Männer und Heilsucher und vielleicht zu Unrecht gedrängte Töchter wollen wir in diesem Forum besprechen. Denn seine Komödien kennen wir allein schon dem Titel nach. Sie heißen Tartüff etwa, der Betrüger oder der Menschenfeind, der Geizige oder der eingebildete Kranke, um nur wenige zu nennen. Sie drehen sich um List und Lust und Heuchelei und falsche Frömmelei, um Sünde, Spott, Schein und Sein. Und ich möchte das gerne mit meinen Gästen besprechen. Neben mir sitzt die geschäftsführende Dramaturgin des Theaters Heidelberg, Lene Krösch. Warum sie bei uns ist, werden wir gleich rasch erfahren. Unter uns ist auch Dr. Simon Strauß. Er ist Theaterkritiker, Feuilleton-Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Schriftsteller. Und nicht zuletzt ist bei uns Dr. Jürgen Ritte, Professor für Romanistik in Paris. Und ich bin mal unhöflich und fange mit dem Herrn an, Herr Ritte, diesen Molière, um jetzt mal eins für alle mal auszuräumen, den gab es erstens wirklich und die Komödien, die ich gerade genannt habe, die sind auch von ihm, oder? Eindeutig ja. Die Debatte um die Autorschaft, ob er eine Erfindung sei, vielleicht die beste Erfindung Pierre Corneille, der Tragikomödien geschrieben hat, kann man das abgeschlossen betrachten. Das ist eine Sache, die seit Jahren auch gar nicht mehr diskutiert wird. Ich habe einen Münchner Kollegen, der in Genua zur Schule gegangen ist, der kann Dantes göttliche Komödie den Anfang auswendig. Können französische Kinder Molière auswendig? Den ganzen Molière bestimmt nicht, aber kein Schulkind kommt um irgendein Stück von Molière herum und kann bestimmt ein paar Repliken auswendig. Faire de la poésie sans le savoir, also ich bin Dichter, ohne zu wissen, dass ich einer bin, das sind alles Molière-Zitate, in diesem Falle glaube ich sogar aus dem Georges Dandin, aber ich bin mir gar nicht mehr so sicher, sehen Sie, da kommt es her. Aber wir haben eine ganze Menge solcher Zitate oder sprichwörtlichen Redensarten im Französischen, die auf Molière zurückgehen. Nichts Geringeres als die Comédie Française geht doch letztlich auf ihn zurück. Ja und nein, die ist ja erst 1680 gegründet worden, das hat er nicht mehr erlebt. Da war er schon tot, Da war er leider schon tot, aber es ist eine auf Geheiß Ludwig des 14. entstandener Zusammenschluss dreier verschiedener Truppen, muss man sagen, die in Paris existierten. Und Molière ist natürlich der Geist, der dahinter steckt, nach seiner Rückkehr nach Paris. Er war ja 14 Jahre oder 15 Jahre auf Achse, auf Tournee, kam 1658 nach Paris zurück und fusionierte dann mit seiner Truppe gleich mit einer anderen vorhanden und es gab noch eine dritte, das Théâtre Italien, und das alles wurde dann zum Hause Molières. Frau Grösch, ich habe Sie eingeladen, nicht nur, weil Sie Dramaturgin am Theater sind, sondern Sie haben gerade ein Molière im Spielplan. Welcher ist das und warum haben Sie den in Ihren Spielplan aufgenommen? Das ist Tartüff, damit haben wir die Spielzeit begonnen, also im September. Und so ein Spielplan entsteht ja nicht über Nacht, sondern ist ein gegenseitiges Bälle hin und her spielen in der Dramaturgie gemeinsam mit dem Intendanten Holger Schulze, der dann auch Tartüff bei uns inszeniert hat. Und das stand relativ schnell im Raum, ob wir dieses Stück inszenieren wollen. Und dann ist ja immer der spannende zweite Prozess, der einsetzt, dass man Stücke wieder neu liest. Das heißt, wir erinnern uns alle an Stücke. Natürlich haben wir Molière rauf und runter gelesen irgendwann und haben das auf der Bühne gesehen, und dann setze ich mich normalerweise aber hin und lese den Text wirklich nochmal, versuche alles an literaturwissenschaftlichem Wissen erstmal auszublenden, um mich auf den Text zu konzentrieren. Und da habe ich eine Familie vorgefunden, durch die ein Riss geht, durch die ein Spalt geht, weil zwei Familienmitglieder an etwas komplett anderes glauben als der Rest der Familie, und der Rest der Familie verzweifelt daran, und das hat natürlich auch eine große Hilflosigkeit. Und das fand ich extrem spannend in Bezug auf unsere heutige Gegenwart. Also das muss man nicht platt aktualisieren im Sinne von, was ist das für ein Riss, der durch unsere Gesellschaft geht, bezogen auf Geflüchteten-Thematik oder auf Umgang mit der Pandemie oder auf Umgang mit Fake News. Das meine ich alles gar nicht, aber ich finde, jeder Klassiker, der bei uns auf der Bühne ist, muss sich ja die Frage stellen, was das mit heute zu tun hat. Und ich finde, wenn man Vergleiche anstellen kann oder Dinge ins Verhältnis setzen kann, dann wird es interessant. Dazu müssen wir ganz rasch sagen, was das für ein Stück ist. Da gibt es einen ganz braven bürgerlichen Familienvater, der heißt Orgon, der überschreibt einem Frömmler, der heißt Tartüff, TÜV nicht nur das Haus, er wirft auch noch seinen Sohn raus. Die Familie wird zerrüttet, Sie haben es schon gesagt. Engon zieht Tartuffe seiner kompletten Familie vor. Er steigt also aus sinnvollen Beziehungen, die bis dahin bestanden haben, komplett aus. Und das Ganze geht dann natürlich auf Kosten, wie häufig bei Molière, auf Kosten von jungen Mädchen, die dann zwangsverheiratet werden sollen. Simon Strauss, habe ich das einigermaßen richtig und kurz nüchtern wiedergegeben? Ja, so ist es. So ist die ursprüngliche Handlung, genau. Das sind meistens übrigens so Dreiecksgeschichten auf Kosten junger Frauen, wenn ich das so salopp zusammenfassen darf, wo irgendwie alternde Lüstlinge oder Heuchler hinter Rücken her sind. Trotzdem, Simon Strauss, erfahrener Theaterkritiker, sind Molière-Komödien irgendwie nicht brisant, knisternd, erotisch. Manche sagen sogar, die sind so ein bisschen hölzern, das Ende ist nie so richtig toll, aber es ist großartige Verssprache. Was würden Sie sagen? Ja, komischerweise würde ich in diesem Falle gar nicht mal unbedingt die Verssprache oder die Alexandrina oder so als das Besondere herausstellen, jedenfalls für mich, sondern eben die Gültigkeit des kritischen Impulses, der in den Stücken steckt. Und zwar das gegenüber der Ökonomisierung von Liebesbeziehungen, der Vorstellung von Beziehungen, dem Verlassen auf sowas wie Treue, was sich dann herausstellt als eben eine Fiktion. Also ich würde sagen, Molière ist deswegen noch gültig, weil er einen Begriff vom Menschen hat, der relativ modern eigentlich ist. Nämlich als ein psychologisches Wesen betrachtet, sind eben gerade keine Typen, keine klischierten Figuren, sondern es sind eben wirklich von Widersprüchen gekennzeichnete, ambivalente, zutiefst verunsicherte Individuen eigentlich, die da aufeinandertreffen, nicht? Und das macht den besonderen Reiz, die Anziehung aus von Molière. Und in all seinen Stücken eigentlich gibt es nicht so, würde ich jedenfalls behaupten, nicht so eindeutig die Guten und die Bösen. Oder so wie Sie sagen, es geht immer auf Kosten der jungen Frauen. Auch die Bösewichte, auch die Tartüffes oder die eingebildeten Kranken haben in bestimmten Momenten sehr wohl auch das Mitleid des Publikums verdient. Und Inszenierungen sind dann schlecht von Molière, wenn sie das außer Acht lassen. Würden Sie zustimmen, was Simon Strauss sagt, Ökonomisierung von Liebesbeziehungen, Treue als Fiktion? Hat Sie das auch interessiert? Ja, natürlich hat uns das interessiert und wir haben viel über die Frauenfiguren gesprochen. Und auffallend ist ja schon aber auch, dass es mit der Magd, mit Doreen eine Figur im Stück gibt, die ja durchaus extrem die Emanzipation vorantreibt. Also die Frau ist, die ganz klar zu Marianne, also der Tochter, die zwangsverheiratet werden soll, sagt, bist du bescheuert? Warum wehrst du dich nicht? Warum machst du nichts dagegen? Es gibt irgendwie x Strategien, dem zu entgehen. Und wenn die alle nicht funktionieren, dann musst du einfach mit der Familie brechen, dann musst du mit deinem Vater brechen, es geht um dich und deine Liebe. Du gehst zum Scheine auf Ehepläne ein, wird hier geraten, ne? Ja, na klar, absolut. Das heißt, es geht schon um Strategien, wie man sich gegenseitig auch empowern kann in diesem Stück, auf jeden Fall. Trotzdem ist es natürlich die Frage, ob Molière damit jetzt das Patriarchat per se abschaffen wollte oder ob es so eine Form von gemäßigter Emanzipation ist. Und ich glaube, auch in Tartuffe ist das natürlich nur, ich sag mal, ein starker Nebenschauplatz. Und es geht dann vielleicht im Fokus doch um andere Dinge. Aber Emanzipation findet sich natürlich in Schule der Frauen oder in gelehrten Frauen noch mal sehr viel expliziter wieder. Feminist nicht, aber Frauenrechtler? Ja, ich tue mich mit so kategorischen Begriffen immer so ein bisschen schwer. Aber er hat extrem starke Frauenfiguren geschrieben, zeigt auch einfach Gegensätze. Also zeigt mehrere Frauen in einem Stück, die unterschiedlich mit den bestehenden Verhältnissen umgehen. Sie ist aktuell im Spielplan. Auch Ende Januar haben Sie mehrere Aufführungen. So, das war jetzt der Werbeblock für SWR-Hörer. Erfinder der Dreiecksgeschichten, Molière, ein früher Chabrol-Herr Ritter. Das ist Quatsch, ne? Oh ja, Quatsch, naja, das geht ein bisschen weit. Ich bin sehr dankbar für das, was Frau Grösch gerade gesagt hat. Ich wollte eben schon laut Einspruch euer Ehren rufen, als Sie gesagt haben, das sind hölzerne Frauenfiguren. Nun ist gerade von der Doreen die Rede gewesen. Ich finde, das sind sehr starke Frauen, aber auch durchaus, das hängt natürlich von der Inszenierung ab, erotische Frauen. Ich erinnere mich im Tartuffe gerade an eine Stelle, wo Tartuffe sie, Doreen, aufhört, doch ihren Busen bedecken zu wollen, denn das ist ja nun mal ein Tartuffe und ein Prüdibon, wie man sagt, ein prüder Mensch, ein militant prüder Mensch, dann sagt die, aha, sie sind also den Reizen doch nicht ganz abgeneigt und so weiter und so fort. Also sie erwischt genau den Prüden bei seinem inneren Widerspruch. Es verlangt immer der Reize, erotische Reize zu verdecken, der ihnen vielleicht am meisten ausgeliefert ist und sie am wenigsten beherrschen kann. Ich glaube, da ist was ganz, auch ein ganz moderner Aspekt bei, wie eben schon angesprochen war, bei Molière, dass Frauen durchaus ihre erotischen Reize zeigen können und damit damit aber nicht unbedingt zu Gegenständen eines erotischen Begehrens werden, sondern damit auch sehr offensiv umgehen. Hat mir sehr gut gefallen. Ich muss mal ganz neugierig fragen. Ich habe gelesen, dass es jetzt eine sogenannte Uraufführung gibt von Tartuffe, also die sogenannte Zensurfassung, die jetzt anlässlich seines Geburtstages gezeigt wird an der Comédie Française. Und ich weiß gar nichts drüber. Können Sie uns da was erzählen? Ja, das kann ich gerne so. Also ich habe sie noch nicht gesehen. Wir werden sie alle am 15. Januar sehen. Aber es geht tatsächlich um die dreiaktige Version des Tartuffe. Wir spielen ja fünfaktige Versionen heute. Das ist die Molière zuletzt geschrieben hat, in Reaktion auf die Zensur der ersten Fassung, die sehr viel schärfer, sehr viel reliefierter war, sehr viel prononcierter gegen diese Figur des Tartuffe gestellt war, an dem man auch wirklich nur mit sehr viel Mühe noch irgendetwas Positives finden kann. Das ist wirklich der Frömmler, das ist der Heuchler in seiner Reinkultur, der Heuchler, der Gesellschaft zum Zusammenbruch bringt. Das ist das Thema. Das ist das Thema bei Molière. Also Gesellschaftszusammenbruch, der gesellschaftliche Zusammenbruch hier exemplifiziert an der Familie. Davon haben wir gerade gesprochen. Diese ursprüngliche dreiaktige Fassung ist also rekonstruiert worden von einem der besten Molière-Kenner. Ivo van Hove wird sie an der Comédie Française uraufführen. Und weil in der Comédie Française nun wirklich überhaupt kein Platz mehr war, das ganze Jahr ist gar kein Platz mehr in der Comédie Française für Molière-Aufführungen, wird das Ganze in 200 Kinosäle gleichzeitig mit übertragen. Am kommenden Samstag. Da können Sie auch ein bisschen sehen, was Molière uns hier bedeutet. Lassen Sie uns noch einen letzten Moment dabei bleiben, weil was wir hier so sagen, hat eine lange Vorgeschichte, nämlich eine Skandalgeschichte, die wir nachliefern müssen, ganz kurz. In einer Bittschrift an den König schreibt Molière 1664, die Laster meines Jahrhunderts in lächerlichen Bildern wollte ich darstellen. Das heißt so viel wie, er wollte eigentlich nicht die Kirche in den Schmutz ziehen. Die Pflicht der Komödie ist es ja, die Menschen zu bessern. Simon Strauss, dieses Stück über höfische Künstelei und Uneigentlichkeit, das hat eine lange Aufführungsgeschichte und wird immer wieder gespielt, richtig? Absolut, aber wie würde ich sagen, auch viele andere Stücke, also ich weiß jetzt gar nicht, ob der Tartuffe unbedingt viel mehr gespielt wird als der eingebildete Kranke, kann ich jedenfalls für Deutschland nicht bestätigen, da ist die Überlieferungsgeschichte genauso beim eingebildeten Kranken. Es ist nur einfach so, dass in dieser Figur, ich würde da Annette auch ein bisschen widersprechen wollen, es ist eben nicht einfach nur der absolut böse Frömmler. Ich habe das jetzt in Vorhinein auch nochmal gelesen, das Stück, in der Situation, wo Tartuffe aufgedeckt wird, nicht? Also wo die berühmten hinter der Tür oder hinter dem Vorhang wartenden Ehemann dann von seiner eigenen Frau... Weil er der Hausherrin den Hof macht. Genau. Da gibt es eine Passage, wo der Tartuffe unglaublich verletzlich und wehleidig auf einmal wirkt und man auf einen Moment von wirklichem ihm helfen wollen. Sie bemitleiden ihn. Ja, und dann kriegt er aber wieder einen unglaublichen Schwenk hin und ja, ich wollte doch eigentlich nur die Ehefrau herausfordern und testen und jetzt sehen Sie mal, sie ist auf mich reingefallen. Also genial. Das heißt, es gibt ein Changieren zwischen Abneigung natürlich, aber dann eben auch Mitleid und dann schon auch Bewunderung für den Gauner, für den Filou eben. Das darf man schon nicht verkennen, dass es sich dabei eben auch um so eine Joker-Figur handelt, ja, bei Tartuffe. Leben heißt sich auf die Probe stellen, Frau Grösch, gerade zwischen den Geschlechtern bei Molière? Ja, wobei ich tatsächlich sagen würde bei Tartuffe, dass es... Für mein Gefühl reden wir jetzt gerade viel zu viel über die Geschlechter oder über diesen Unterschied. Ich würde da eher mit Herrn Strauss gehen zu sagen, mich interessiert die Tartuffe-Figur in dieser Ambivalenz mit der Frage, warum lassen wir uns faszinieren, auch wenn die Ratio möglicherweise komplett dagegen geht oder dagegen spricht. Also wo ist dieses faszinierende Moment? Und ich glaube, das kann man bei diesem Stück permanent finden. Und es wäre ja eben viel zu einfach, eine Figur zu haben, die erst im dritten Akt auftaucht, über die ich schon alles weiß und alles erfahren habe und dann gar nichts mehr Neues zu entdecken. Und ich glaube, genau dieses Umkippen, was gerade auch schon Thema war, dieses Strategiewechsel und einfach fliegendes Pferd und neue Strategie, wenn das andere eine Sackgasse ist, das macht einen Kern von Tartuffe aus. Das sorgt auch dafür, dass wir ihn nicht so leicht loswerden können. Weil wir in einer Zeit leben, die für Attraktivität und Faszination viel Energien aufwendet, also weil wir im Fanstar der Influencer-Welt leben. Also ich versuche es jetzt mal ein bisschen plump zu aktualisieren. Ja, ich weiß gar nicht, ob diese Anfälligkeit der Menschen zugenommen hat mit der Zeit. Wahrscheinlich nicht. Also Molière beschreibt das ja eben vor 350 Jahren schon genau so. Ich glaube, die Sichtbarkeit von der Anfälligkeit ist wahrscheinlich größer geworden. Also je mehr Belastungsproben auch unsere Gesellschaft aushalten muss, desto größer wird natürlich ein Wunsch nach klaren und eindeutigen Antworten auf komplexe Fragestellungen. Und das erleben wir heute, glaube ich, auch. Als er erst mittags aufsteht, weil er ein fauler Hund ist und auf Kosten anderer lebt, da sagt Engon, weil er einfach nichts auf ihn kommen lassen will, er steht erst mittags auf, weil er die ganze Nacht gebetet hat. Ja, also es gibt ein Bedürfnis offenbar auch nach Irrglaube, Herr Strauss, den das Stück offenkundig macht. Damit ist es auch zeitkritisch. Absolut, natürlich. Und das können wir uns, glaube ich, heute gar nicht mehr vorstellen, mit was für einer Provokation gegen die Devoten oder also gegen die Gläubigen der Zeit das natürlich gespickt war. Wobei man eben auch immer vorsichtig sein muss, das einfach so als Religionskritik zu bezeichnen. Weiß ich gar nicht, es ist eben eine Form der Kritik an Menschen, die religiöse Anschauungen nutzen, um sich selbst das als Einstecktuch sozusagen nicht wahr, zu nehmen. Also es ist nicht tendenziell gegen die Institution der Kirche, genauso wie eben ja auch nicht tendenziell für die Gleichberechtigung für Frauen ist und Männern, aber er hat eben etwas, was uns so daran interessiert, diesen kritischen Impuls gegen den Schein, gegen das Fake. Und natürlich haben Sie recht, wenn Sie sagen, das ist gerade in unserer blitzblanken Oberflächenwelt, hat das nochmal einen neuen Gesichtspunkt. Ich würde eigentlich auch noch dazu fügen, gerade jetzt, vorhin wurde ja auch angesprochen, die Corona-Situation, muss man natürlich Molière auch nochmal lesen unter dem Aspekt der sozusagen Verhöhnung der Medizin oder überhaupt den Fragen der Quacksalber, der fast schon ja, querdenkerischen Ansätze, die da in den ganzen medizinischen Personal, das ja in sehr, sehr vielen Stücken auftaucht, gar nicht mal nur in denen, die das im Titel haben, also die Liebe als Arzt oder eben eingebildete Kranke, sondern auch praktisch in jedem Stück gibt es Metaphern, die Krankheit und Behandlung bzw. Medizin nach vorne stellen. Und somit ist es eigentlich das Stück oder sind die Stücke von Molière auch Kommentare auf unser aller Unsicherheit, was unseren Körper und die Behandlung des Körpers angeht. Jürgen Ritte, was ist er für einer? Ist ähnlich wie Beethoven ein revolutionärer Höfling? Wow, das wäre revolutionär. Der Begriff revolutionär ist immer, das ist schwierig, das ist mir etwas zu anachronistisch auch in dem Zusammenhang. Er nährt sich ja aus ganz traditionellen Quellen zunächst einmal. Da ist die Commedia dell'arte, also sozusagen die heutige Stand-up-Comedy und so weiter. Ärzte-Satire, die gerade genannt worden ist, die Ehegeschichten, der gehörnte Ehemann, alles das sind ja uralte Farsen, Traditionen, aus denen Molière sich nährt. Und nach überführt er das und ich glaube ganz stark im Tartüff und den nachfolgenden Stücken in eine sehr viel gezieltere Gesellschaftskritik und die ihm dann ja auch Probleme mit der Zensur einbringt. Also revolutionär würde ich nicht unbedingt sagen, aber er hat die Gattung der Komödie, zumindest für Frankreich, auf eine ganz neue Ebene gestellt, befreit aus dem rein farsenhaften, aus der rein italienischen Tradition, die es immer noch gibt und aus der er sich bedient, die man bei ihm immer nachweisen kann. Und er führt sie über in etwas, was wir heute moderne Komödie nennen würden, denn das Revolutionäre überhaupt oder das Subversive, sagen wir mal so, an Komödien überhaupt, ist ja meistens in dem, was sie am Ende nicht sagen. Der Schluss ist oft eine Versöhnung, die immer sehr aufgesetzt wirkt. Und man weiß ganz genau, es gibt keine Versöhnung. Und das ist aber das, was die Komödie nicht sagen kann, aber eben implizit dann doch mitträgt. Insofern subversiv, ja, revolutionär von mir aus. Aber es ist mir etwas zu stark als Begriff. Hat er recht? Molière etabliert die Komödie als vollgültige Gattung? Ja, mit Sicherheit. Wir bei den Proben haben natürlich auch viel daran laboriert, wie wir mit diesem Komödiantischen, wie wir mit dem Komischen bei Molière umzugehen haben. Und natürlich ist es was ganz anderes, ob man ein Goldoni spielt oder ähnliche Komödien. Also deswegen muss man natürlich extrem differenzieren, was macht eine Komödie von Molière aus? Und da liegen, glaube ich, wirklich, da liegt die Tragik einfach sehr, sehr nah. Und das sind Figuren, die eben auf einer Vielschichtigkeit funktionieren, wie wir bei Tartüff ja auch schon beschrieben haben. Und das hat sich auch tatsächlich im Laufe der Proben immer mehr in eine Richtung entwickelt, dass man eben wegkommt von diesem leichten, oberflächlichen, man nimmt jeden Wortwitz mit und man geht irgendwie voll auf diese Sie Dramaturgie. Hat der Fanatismus des Stücks, glaube ich, am meisten interessiert. Kann das sein? Ja, na, der Fanatismus, also eher die Reaktion auf diesen Fanatismus. Wie reagiert eine Gesellschaft? Was beschreibt das über Schmerzpunkte in einer Gesellschaft, die so offene Flanken hat für Fanatismus. Das finde ich schon eine sehr häufige Frage. Da gibt es einen Familienvater, der verstößt den Sohn, will die eigene Tochter verheiraten und sieht mit zu, wie seine eigene Ehefrau angebaggert wird von einem komischen Kerl, dem er bis dahin geglaubt hat. Also es ist ja schon heftig, was da passiert hat. Genau, und alle fragen hilflos nur, warum, warum, und versuchen ja immer Argumente zu liefern, warum man das auf gar keinen Fall tun kann, und laufen genau mit diesen Argumenten komplett ins Leere. Das bringt nichts, sondern verfestigt immer nur weiter den Glauben von Orgon an Tartuffe. Wir sprechen in diesem SWR2-Forum über den Menschenfreund. Und die Frage ist, wie aktuell ist Molière, der seinen 400. Geburtstag hat? Der französische Theaterdirektor, Dramatiker und Komödienschreiber Lene Grösch vom Theater Heidelberg hat gerade gesprochen. Jürgen Ritte, Romanist aus Paris, ist bei uns. Und Simon Strauß, den Theaterkritiker von der FAZ, würde ich gern fragen. Herr Strauß, stimmt meine Beobachtung, dass ein Höhepunkt der Aufführungen, der Übersetzungspraxis, der Verfilmungen, Sie ahnen, worauf ich hinaus will, so um 1978, 79, 80 war. Da gibt es die Übersetzung von Enzensberger, da gibt es einen berühmten Film. Was würden Sie sagen? Ja, natürlich. Also das ist Ayaan Mushkins Film, auf den Sie anspielen, der natürlich rezeptionsprägend ist und in der Geschichte der... Vier-Stunden-Opus oder noch mehr sogar, ne? Genau. Und einen ganz eigenen spiegelbildlichen Blick hat auf die Molière-Zeit. Genauso übrigens wie das von Ihnen angesprochene Übersetzung von Enzensberger, der ja den berühmten Satz hat, die Party, die damals anfing, hat noch nicht aufgehört. Also es gibt in der Tat so um 80 herum oder Ende der 70er Jahre so eine besondere Beziehung oder Nähe. Ich glaube, weil in einer gewissen Weise dort das erste Mal sozusagen die soziologischen Fragestellungen wirklich ganz zentral nach vorne getreten oder traten und die ideologischen und politischen und sagen wir mal auch weltpolitischen Fragen etwas in den Hintergrund. Weil das, muss man vielleicht nochmal sagen, ist ja bei Molière auch das Faszinierende. Er war zwar provozierend, aber es ist eben auch immer noch provozierend. Und das heißt, dass es eben nicht einfach nur am Kontext hing und nicht in irgendeiner Weise ein didaktisches Thesenstück. Keines seiner Theaterstücke sind irgendwie didaktisch in unserem Sinne und haben auch keine moralingeladene Botschaft oder so, sondern sie bleiben sehr nah am Menschen dran und an dem, was wir Familie ja nach wie vor auch nennen, und die Konfliktfelder der Familie. Und das, glaube ich, war dann so in den 80er Jahren, wo es dann losging eben mit den ganzen Fragestellungen, dass sozusagen, was machen wir eigentlich aus der politischen 68er Zeit jetzt, ja, hatte das irgendwie wie so einen befreienden Moment, um nochmal neu auf die Gesellschaft zu schauen, glaube ich. Weil das noch da anzuschließen wäre ja zu sagen, dass Molière in seinen Stücken oder durch seine Stücke, das wird Herr Ritte noch besser als ich beschreiben können, aber eigentlich so etwas wie die kapitalistische Gesellschaftsordnung schon vorwegnimmt oder diesen Übergang von Feudalismus zu Kapitalismus, aber eben in der Art und Weise, wie er über Familie nachdenkt und spricht und nicht indem er irgendwelche großen politischen Thesen verkündet. Und das macht ihn natürlich einfach so faszinierend. Und wir können ja gleich nochmal darauf kommen, was es heute ist. Aber das ist ungefähr so diese Historisierung Mushkin 80er Jahre. Dann kommt Luc Bondy, dann kommt natürlich irgendwann auch kommen dann auch die verschiedenen deutschen Stadttheater, die da kräftig Molière inszenieren. Ja, Peter Zadek in Hamburg beispielsweise, also ganz berühmte Inszenierung. Herr Ritter, hat er recht mit dem Enzensberger 79, da beginnt so eine sozialkritische Rezeption. Also Enzensberger spricht ja ausführlich von der Upper Middle Class, an die er denken muss. Und er denkt an Städte wie München, Hamburg und Düsseldorf, dass diese Party da immer noch stattfindet. Er denkt an Klatsch und Prestige, Intrige, Überdruss, Snobismus, Missgunst, Aufsteigertum. Das legt Molière zugrunde? Ja, in großen Teilen schon. Also ich gebe Herrn Strauß durchaus recht. Hat auch jetzt fleißig genickt, als ich ihn hörte über Enzensberger und die Rezeption in den 70er, 80er Jahren. Molière hat ja eine ganze Reihe von Bürgerfiguren auch ins Theater geführt, also Georges Dandin, Le Bourgeois Gentilhomme oder auch die Bürger als Edelmann auf Deutsch, ja, und die lächerlichen Preziosen. Ich weiß nicht, ob das der richtige Titel auf Deutsch ist, einer der frühen Titel. Das sind alles Stücke von Leuten, die aufsteigen, die ein bestimmtes R geben wollen, einen bestimmten Schein geben wollen und damit sich lächerlich machen, weil es eben der Schein ist, der für sie zählt und nicht das Sein. Was bei Molière, glaube ich, ganz wichtig ist, an dem, was wir eben die Psychologie genannt haben, ist etwas, das er mit dem 17. Jahrhundert in Frankreich teilt, mit den berühmten Moralisten, mit La Bruyère, mit La Rochefoucauld, mit Chamfort. Es geht Molière tatsächlich, er denkt vom Menschen aus, er denkt von den Figuren aus, er geht in die Figuren hinein. sein Maßstab ist nicht die Suche nach dem Absoluten, die Absolutheitssucher, die Perfektionisten, ein Tartüff und so weiter, das sind die lächerlichen Figuren. Er versucht, das mittlere Maß zu finden, das menschliche Maß, was er la nature nennt, das naturelle nennt, das natürliche Maß nimmt, was er die Raison nennt, die Vernunft nennt. Das versucht er auszupendeln und das pendelt sich eben aus an den einzelnen Figuren in einem relativ kleinen Rahmen, der oft der Familienrahmen ist, auf den Herr Strauss gerade hingewiesen hat, der aber auch eben der fast schon natürliche Rahmen für Komödienhandlungen ist. Was ist der Ausweg, Herr Strauss? Sie haben mir gerade so einen Knochen hingeworfen, indem Sie den Nuschkin-Film erzählt haben. Ich mache kein Geheimnis draus. Ich war, glaube ich, damals Abiturient, als der rauskam. Und wir waren natürlich alle begeistert, weil das irgendwie natürlich das Ideal einer besseren Gesellschaft war. Ja, so die ideale Theaterkommune, die übers Land zieht und gemeinsam Besitz teilt und am besten auch noch gemeinsam die Frauenschöße. Ich will mich jetzt hier nicht lustig machen, aber Sie merken schon, ich karikiere auch dieses Ideal ein bisschen. War das so Woodstock-Denken mit Molière? Ja, vielleicht waren das sozusagen die schamvollen Hippie oder die Ausprägung des Hippie-Seins bei Übrigens uns. Übrigens ein großartiger Kostümfilm, das nur mal am Rande für die Jüngeren unter uns, also wirklich ein hinreißendes Stück Theater- und Filmgeschichte. Ja, aber man muss eben zum Beispiel auch dagegen halten, Fritz Kortners Inszenierung mit dem mit Courtois von 1964. Ja, das ist eben, kann man sich übrigens angucken, habe ich vorhin nochmal gesehen, gibt es einen Teilmitschnitt auf YouTube zu sehen. Und da sieht man nun mal einfach, dass das auch ganz ins wirklich bürgerlich-konservative hineingepasst hat, der Molière. Das ist ja auch das Interessante, ja. Der ist nicht einfach so auf den Nenner zu bringen, eben revolutionär oder progressiv. Ist er nicht doch vielleicht eher doch pro-aristokratisch gesinnt, ja, fragt man sicher. Also das ist doch das Tolle an einem Autor, so wie bei Shakespeare auch. Man kann ihn nicht eindeutig definieren, man kann ihn nicht vor einen Karren spannen und deswegen klappt eben Mushkin genauso wie Kortner in der Rezeption, weil er eben für verschiedenste Geisteshaltungen oder ich würde fast eher noch sagen eben Herzenstöne zu gebrauchen ist. Ja? In dieser eben, in dieser handfesten Art, wie er über Treue, Macht, Eifersucht nachdenkt. Aber eben ganz besonders eben auch die Außenseiterfiguren, ich bleibe dabei, sich immer wieder zum Thema macht. Er hat ja auch die Hauptfiguren meistens selbst gespielt, nicht? Und dass jemand also schreibt, ja, dass jemand Stücke schreibt mit Hauptpersonen, die er dann selber spielen wird und sie überhaupt gar nicht auch erlebt oder mit ihnen lebt, das ist doch unvorstellbar. Und deswegen sind eben diese Außenseiter, diese frömmelnden Parasiten und eingebildeten Kranken und geizigen und getäuschten Familienväter immer auch ein Stück von Molière selbst, der sich vielleicht seine eigene Krankheit, also seine psychische Krankheit, damit auch vom Leib geschrieben hat. War er der Titel unserer Sendung über Molière, der 400. Geburtstag hat, heißt der Menschenfreund natürlich aus dem Grunde, weil er den Menschenfeind selber gespielt hat in der Titelrolle. Er hat von sich selber gesagt, auch misanthropisch zu sein. Ist das glaubhaft, Herr Ritte? War der jemand, der so spielbesessen war und auch hinter den Röcken offenbar her war? Das kann kein Menschenfeind gewesen sein, oder? Das glaube ich nicht. Es zeigt sich, wie gesagt, ja auch im Menschenbild, das aus seinen Stücken hervorgeht. Herr Strauss hat eben eingangs schon darauf hingewiesen, es ist nie alles ganz schwarz und nie alles ganz weiß. Der Böse ist nicht absolut böse und der Gute ist nicht absolut gut. Obwohl man doch vielleicht darüber streiten kann. Aber das zeigt sich am Menschenbild bei Molière. Es ist wirklich eines, das versucht, eine menschliche Mittellage auszupendeln. Und das ist natürlich immer sehr schwierig. Das lässt sich schwer philosophisch abstützen, das lässt sich schwer theoretisch abstützen. Es ist eben das, was Gesellschaft ausmacht. Und ich glaube, die Komödien von Molière führen immer sehr schön vor, was Gesellschaft auch im kleinen Rahmen eben in Gefahr bringt. Und das ist das Überschreiten der Raison. Und das ist auch genau das, was er als das Lächerliche definiert hat selber. Lachhaft, lächerlich, komisch ist das laut Molière eine von vielleicht 1000 Definitionen des Komischen, die wir haben. Aber seine war eben, lachhaft und lächerlich wird es da, wo wir die Grenzen der Raison der Natur überschreiten. Was nie ausschließt, dass Molière durchaus mitfühlen konnte mit etwa einem Menschenfeind. Ich glaube, der Misanthrop ist vielleicht von all den Figuren, die er erfunden hat, die schillerndste. Denn von außen gesehen, ein Menschenfeind kann nicht sehr sympathisch sein. Aber dieser Menschenfeind verzweifelt ja gerade an seinem Anspruch, an durchaus nachvollziehbaren Ansprüchen, an die Aufrichtigkeit, an die Ehrlichkeit, an die Korrektheit von Menschen. Aber Menschen können so nicht sein. Das ist die Botschaft, die Voltaire uns vermittelt. Nicht dauerhaft. Wir müssen uns irgendwo, nicht dauerhaft. So kann man nicht kollisionsfrei weder als Individuum noch in der Familie leben. Ja, wenn man den ganzen Tag nur brüllt, ich will jetzt grimmig sein, allen gilt mein Hass. Ja, und ich muss mich irgendwo einpendeln und wir hängen alles eine Etage tiefer. Ja, das ist, dann kommen wir vielleicht miteinander aus. Ja. Das ist ein Auspendeln. Und ich finde, das hat er wunderbar vorgeführt, eben am Misanthrop, der vielleicht gar kein so großer Misanthrop war. Ja, mit Eifersucht kommt man auch nicht gut durchs Leben. Es tut mir weh, wenn ich ihr Herz für jeden offen sehe. Also man schmunzelt schon drüber, weil man weiß, das kann nicht gut gehen, Herr Strauß, ne? Absolut, das ist so. Man hat da ein großes, also ich finde schon auch ein Bibbern mit ihm. Das ist ja eine der erfolgreichsten, wenn wir auf die Aktualität schauen, auch erfolgreichsten Inszenierungen. Anne Lenk, der Menschenfeind mit Ulrich Mattes in der Hauptrolle hier in Berlin. Jetzt im Moment tourt es durch die ganze Republik, wie ich gesehen habe. Also auch ausgezeichnet im Theatertreffen. Also das ist auf jeden Fall so, dass dieses Stück, ich sage, in der Gegenüberstellung von dem ehrlichen Außenseiter, der aber eben auch radikal auch wieder dieses Fanatische dann hat, gegenüber eben dem der Allgemeinheit und dem lügnerischen Salon, was ja mehr oder weniger auch unsere Twitter- und soziale Medienwelt ist heute. Das ist schon sehr aufregend und spannend zu sehen, mit welchen Mechanismen er eigentlich vorführt, dass das zum Scheitern verurteilt ist, also sich vollständig zurückzuziehen, ja, aus der Gesellschaft mit seinen Idealen, dass eben der Außenseiter auch immer abhängt von der Gesellschaft, die er verachtet. Das zeigt dieses Stück ja eigentlich und das macht es so interessant. Alles laut sagen, was man denkt, allen gilt mein Hass. Wer es ehrlich meint, muss das Getue lassen. Wäre doch was für die nächste Spielzeit, Frau Grosch, für Sie, ne, oder? Ich fürchte, die nächsten zwei Spielzeiten sind Corona-bedingt schon komplett zu. Aber danach können wir dann in der Dramaturgie endlich mal wieder Pläne schmieden und uns Neues ausdenken. Wir haben über eins noch gar nicht geredet, dass nämlich heute auch, also dass es sehr viele Bearbeitungen gibt. Wir haben uns in Heidelberg quasi sehr konservativ dazu entschieden, auf das Original zurückzugreifen. Aber Peter Licht macht unendlich viele Bearbeitungen von Molière-Stücken. Und es gibt ja auch immer wieder Verschneidungen. Musiker, Dramatiker, Dichter. Genau. Und also in enger Zusammenarbeit mit Claudia Bauer als Regisseurin. Und es gab in Dresden zum Beispiel auch Tartuffe-Inszenierung, wo das gekoppelt wurde mit einem Buch von Thomas Piketty, also das heißt Kapital und Ideologie, was eben den Glauben im Original bei Tartuffe ersetzt. Also es gibt da, glaube ich, eine große Sehnsucht danach, auch Leerstellen neu zu füllen und immer wieder Neues rein zu interpretieren. Ich bin Ihnen dankbar, das war nicht verabredet, Simon Strauß. Wir hatten bei einem Telefonat schon drüber gesprochen. Was ist, macht man gegenwärtig aus Molière? Wird der zu einem Pop-Trash-Steinbruch? Ja, also wenn wir kurz über Peter Licht sprechen, das ist ganz interessant. Sie haben die Inszenierung gesehen, ne? Ich habe die Inszenierung gesehen. Erlitten, wollte ich jetzt fast schon sagen, aber jedenfalls, ich habe. Seien Sie ehrlich, wir sind unter uns. Genau. Ich finde ganz interessant die Art und Weise, wie Peter Licht herangeht. Sie ist absolut nicht eine, die ich für richtig halte, um es jetzt mal vom Kritiker her zu sagen, aber sie hat natürlich eine Berechtigung. Und in der Tat ist diese Trash und aus dem Molière das herauszuziehen, was das Grelle, was das Zynische eigentlich ist. Das ist sein Begehren eigentlich und das beschreibt er auch. Ich habe hier vor mir eben einen Auszug aus einem Text von Peter Licht, Molière heute, wo er eben schreibt, bei Molière gibt es keine wahren Gefühle, es geht nicht um das Pathos, das Schöne, das sind zynische Spielfiguren eines gesellschaftlichen Spiels. So. Und das ist auch genau das, was er in seinen Bearbeitungen macht. Er leuchtet sie ganz, ganz, ganz grell an und lässt ihnen eben eigentlich keine, würde ich jedenfalls sagen, lässt ihnen keinen Raum für Ambivalenz oder für Traurigkeit, um es mal etwas melancholisch zu sagen, sondern sie sind alle irgendwie zynisch, weil die Welt natürlich zynisch ist, also sind sie auch zynisch. Und das ist ja eben das angepoppte Postmoderne, die postmoderne Lesart so. Ich finde das eben eigentlich, ja, es ist interessant, dass wir da jetzt an so einer Phase der Rezeption angekommen sind, würde ich mal sagen, wo man nicht mehr die Psychologisierung ins Zentrum stellt, sondern eigentlich die Stücke als Abglanz oder sozusagen von der eigenen postmodernen Überlegenheit oder vielleicht auch Endgefühl, ja, am Ende irgendwie anzukommen, dann zu sagen, wir nehmen es und machen daraus ein Medley, wir machen eine Form von Trash-Kompott und das ist natürlich zum Teil auch ganz witzig, also das war ja hier auch während der Pandemie saßen dann Leute vor dem Deutschen Theater und haben da aus drüber gelacht, aber ich würde eben sagen, es gibt dann auch noch einen Unterschied zwischen Peter Lichts Art, mit der Sache umzugehen und zum Beispiel Herbert Fritsch, der mit dem Schauspieler Meyerhoff 2019 Amphitryon gemacht einen sehr interessanten Amphitryon gemacht hat, weil er einerseits etwas aufgenommen hat von der Art und Weise der Ursprungstradition, also die waren alle in den Kostümen und haben auch zum Teil die Sprache gesprochen, aber hat dann eben vor allem den Schauspieler in allen sozusagen hervorgehebt. Also in allen Rollen hat er Molière gesehen, der ja ein Schauspieler war. Ich würde aber sagen, ein verhinderter Schauspieler. Also so richtig reüssiert ist er ja nie als Schauspieler. Deswegen hat er ja auch geschrieben und deswegen ist er Theaterdirektor geworden, weil er eben so richtig toll dann doch nicht durchgestartet ist als Schauspieler. Und aus diesem Gekränktsein, was wir ja alle irgendwie sind, wir sind alle Schauspieler, wir haben alle Rollen, wir treten irgendwo auf und wir werden alle irgendwie gekränkt. Und daraus resultieren dann Lügen, Eifersucht, alle schlechte Charaktereigenschaften. Ja, sind eigentlich, resultieren daraus, dass der Mensch ein Schauspieler ist, der gekränkt wird, könnte man sagen. Und das ist das, was bei Fritsch ganz schön herausgetreten ist und was ich bei Licht eben nicht sehe. Jürgen Ritte, zu meinen jugendlichen Erfahrungen gehört Louis de Funès als französischer Darsteller von Molière-Stücken. Kennen Sie die auch? Ja, die kenne ich. Ja. Ich erinnere mich auch gut daran. Es war eine großartige komödiantische Leistung. Auch Ende 70, ne? Ja. Das war eine große komödiantische Leistung von Louis de Funès. Trifft das den französischen Charakter? Da bin ich mir eben nicht ganz sicher. Er hat das Ganze ja wirklich zu einer burlesken Nummer gemacht. Also es ist jetzt undifferenziert. Ich erinnere mich immer noch an Louis de Funès, der auf der Geldkassette sitzt und sagt, je veux mon argent, ich will mein Geld. Das ist natürlich großartig und das ist eine Louis de Funès Nummer. Und er war ja ein wunderbarer Grimassierer. Aber ich würde das jetzt nicht in eine Reihe stellen mit Aufführungen, die jetzt gerade angesprochen worden sind. Und als Film war es ja auch ganz furchtbar. Das war eine Wunder, also die Kulisse bestand aus irgendwelchen groß aufgezogenen Auszügen aus einer Schulausgabe von Molière. Also das war nicht so ganz toll. Aber die Frage geht ja in die andere Richtung. Ist Molière Ausdruck des französischen Geistes, eines französischen Esprit? Und da würde ich schon sagen, ja, indem ich an das anknüpfe, was ich eben gesagt habe. Also versuchen, über die Vernunft vielleicht eine Etage tiefer auch zu hängen und die Welt wirklich von den konkreten menschlichen Schwächen auszudenken. Das ist vielleicht ein Unterschied auch zwischen einer bestimmten deutschen Tradition im Denken und einer bestimmten französischen Tradition im Denken. In Deutschland haben wir doch oft die Versuche... Also nicht protestantisch ernsthaft mit Kant gleich um die Kurve zu kommen, sondern... Ja, und nicht gleich die beste aller Welten sich auszudenken und die existieren daran zu messen. Die leckerste. Sondern die leckerste. Die leckerste aller möglichen Welten. Okay. Wie weit können wir kommen mit dem, was wir sind in der schwachen Form, in der wir sind. Ich glaube, das ist eine sehr, ich finde das eine sehr humane Art und Weise des Denkens, die vielleicht bei Montaigne ja auch anfängt in Frankreich und dann sich fortsetzt bis heute. Und insofern könnte man sagen, ist er in der Tat wohl sehr französisch. Ja. Goethe soll ihn geliebt haben, jedes Jahr mindestens einmal gelesen haben. Simon Strauss, die Menschen kommen sich aber irgendwie bei aller gezwirbelten Sprache, aller schönen Verssprache irgendwie nie so richtig näher, oder? Ja, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich haben Sie recht und Goethes Zitat, das ist ja vorhin auch schon angeklungen, dass seine Stücke eher ans Tragische grenzen, hat natürlich auch einen Endpunkt und es stimmt in bestimmter Hinsicht natürlich schon, aber erstens nicht für alle. Und dann ist der Begriff des Tragischen sicherlich auch nicht so gemeint, wie wir ihn jetzt eben verstehen. Da hat Licht wiederum schon recht. Es ist natürlich eben gerade kein pathetisches, kein sozusagen auf den Schmerz und den inneren Seelenkampf ausgelegtes. Es bleibt, und das muss man eben auch akzeptieren, es bleibt ein Autor, der schnell geschrieben hat, der reflexhaft geschrieben hat, der von vielfältigen Assoziationen durchdrungen war, der natürlich auch konventionell geschrieben hat und Konventionen bedient hat, die uns heute zum Teil eben selbst wiederum auch lächerlich vorkommen mögen. Und ich glaube, man kann eben Molière auch nicht inszenieren ohne einen Schuss Konventionalität, weil darin im Umgang, das heißt der Konvention, der ganze Reiz besteht. Ja? Und ich glaube halt nur, wenn wir über das Menschliche bei Molière nachdenken, dann ist da sehr, sehr viel Melancholie schon auch drin, ja, in der Art, wie er auf die Menschen schaut. Natürlich, Herr Ritter hat es ja angedeutet, dieses Mittelmaß, nicht zu viel, nicht zu wenig zu wollen vom Leben, das ist ja eigentlich ein melancholischer Ausdruck, das ist ja eigentlich auch der Menschenfeind, wenn man so will, dass er eigentlich auch eine sehr traurige Figur ist, wie gesagt, die großen Hauptrollen immer irgendwo auch traurige Figuren sind, die scheitern, ja, die scheitern an dem, was sie umgibt, an der großen Frage, wie kann ich mich ausdrücken, diese ganze Art der Sprache, die uns ja auch so etwas artifiziell erscheint, die war, glaube ich, auch damals schon so, dass die Leute verstanden haben, dass ihre Sprache Sprache eben auch nicht unbedingt immer dazu führt, dass man zueinander kommt, sondern dass man eben auch getrennt bleibt. Man kann das übrigens ganz gut, vielleicht kann man das noch erwähnen, dass ja gerade eine große Hörspieledition herausgekommen ist im Hörverlag. Die liegt hier neben mir. Das sollte der Werbeblock zum Schluss sein. Bitte sprechen Sie es an, denn das ist grandios. Das müssen wir jetzt erwähnen. Herr Strauß, Sie haben das Wort. Das ist schon interessant. Das ist schon nicht uninteressant, weil man da, nur ganz kurz, weil da eben diese Konventionalität der Sprachführung so gut hervorkommt. Ja. Nicht? Und man hört das, wenn man im Auto sitzt, so wie ich jetzt, und höre das an und dann denke, es gibt es doch eigentlich gar nicht. Das ist doch vollständig altmodisch, so wie da gesprochen wird. Ja. Und dann wird man aber trotzdem reingezogen. Ja? Deswegen meine ich, also trotz der Konventionalität, trotz der Distanz, gibt es etwas daran, was an uns alle rührt. Dieses eben gescheiterte Schauspielerhafte, was eben zur Tragik und zur Melancholie führt. Um den Werbeblock zu vervollständigen, die Hörspieledition aus dem Hörverlag umfasst 8 CDs. Davon sind 5 ehemalige Südwestfunk- und Süddeutscher Rundfunkproduktionen aus den Jahren 1951, 53, 58. Und ich lasse nur mal so Namen fallen wie Will Quadflieg, Bernhard Minetti, Rosemarie Fendel, Elisabeth Flickenschild, Hans Kochte. Also wer da jetzt keinen wässrigen Mund kriegt und das Ganze für kleines Geld, wunderbar, und auch noch eine SWR-Produktion. Sie haben mir die Gelegenheit geboten, jetzt diesen Werbeblock einzublenden in guter Sache. Frau Grösch, wer solche Verse macht, gehört gehängt, heißt es unter anderem auch im Menschenfeind. Hat Ihnen der Dichter mit seiner Verssprache Schwierigkeiten gemacht? Geht den Schauspielern das eigentlich leicht von der Hand? Machen die das gerne oder sagen die, ach, dieses alte Zeug und dieser Katholizismus Frankreichs, das hat überhaupt nichts mit uns zu tun? Schwierigkeiten im Sinne von Herausforderungen, absolut. Das ist nicht leicht, das zu sprechen. Und da geht mir das auch so, wenn man sich natürlich alte Aufführungen anhört, dann gibt es bei mir eine große Bewunderung für eine Sprachbrillanz, also eine rein handwerkliche, eben, die da stattfindet. Das ist irre und das entwickelt einen Zug. Und das kennen wir so auf der Bühne eben nur noch sehr selten. Kammerspiele alles, ne? Ja, auf jeden Fall funktionieren sie als Hörstücke extrem gut. Und es ist eine große Herausforderung für Schauspielerinnen und Schauspieler, da eine Form zu finden und da mit der Sprache wirklich gut umzugehen. Das ist aber eine, die unserem Ensemble großen Spaß gemacht hat, definitiv. Welches Stück würden Sie sich mal inszeniert gerne wünschen oder welcher Gegenwartskonflikt, Herr Strauß, würden Sie sagen, das ist eigentlich was für Molière? Denn Sie haben eben noch gesagt, wir müssen vielleicht noch einen letzten Punkt mal berühren, der mit unserer Gegenwart zu tun hat. Was wäre das? Also ich glaube wirklich, dass man was machen könnte, was den Arzt, nicht den Menschenfeind, nicht den Geizigen, sondern den Arzt in den ganz verschiedenen Molière-Stücken. Es gibt ja, Herr Ritter kann das vielleicht gleich nochmal sagen, wie viele es sind, aber Maladie imaginär, der eingebildete mehr. Kranke, ja. Ja, aber es gibt eben noch viel, viel mehr, die dieses Thema behandeln, des Arztes, nicht, als Figur. Auch ganz frühe Stücke schon. Also ich glaube ja, dass Molière, der ja irgendwie aus einer Tapezierfamilie stammte und dann angeblich in Jura promoviert worden sei, wo man da weiß, was er da... Aber ich glaube, dass im tiefsten die Figur des Schauspielers und die des Arztes, das sind die zentralen für ihn, für seinen ganzen Blick auf die Gesellschaft. Weil der Arzt eben auch als Metapher natürlich, der professionelle Nähe hat, ja, zu Leuten und aus dieser Grenzüberschreitung dann heraus sich die interessantesten Dinge geschehen. Eigentlich sind das ja dann immer auch Verwechslungsmomente, Überschreitungen, dass der Arzt eben zum Liebhaber wird oder zum Täuschenden. Und ich meine, das wäre doch heute gerade, wo wir in einer Gesellschaft leben, die so verunsichert ist, angeblich ja oder anscheinend ja, was die ganzen medizinischen Fragen angeht, jedenfalls ein kleiner Teil, der aber sehr laut ist, in der Frage der Impfung und so, jetzt so was zum Thema macht, könnte man sich ja wohl vorstellen, in Klammer gesagt, vielleicht wird es auch passieren, sehr bald, nämlich Frank Castorf inszeniert einen etwas dubios klingenden Molière-Abend 5 Stunden, jetzt Ende nächster Woche, vielleicht wird er das gerade zum Thema machen, könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Diese Thematik der sozusagen Verunsicherung einer Gesellschaft durch sogenannte Experten, die in Wirklichkeit Quacksalber, anthroposophisch angehauchte Querdenker sind, ja, also das würde ich mir eigentlich vorstellen können, dass man diese Figuren oder dass man die Stücke von Molière alle mal untersucht unter den Aspekt der Arztfiguren, ja. Die Pflicht der Komödie ist es, die Menschen zu bessern. Das schreibt er in einer Bittschrift 1664 an den Sonnenkönig. Schauspieler und Arzt ist ein ganz schöner, hilfreicher Tipp für künftige Inszenierungen vielleicht. Zum Schluss in diesem SWR2-Forum über den Menschenfreund. Wie aktuell ist Molière? Der Dramatiker, Theaterdirektor wird am 15. Januar 1622 getauft und hat jetzt wahrscheinlich seinen 400. Geburtstag, haben zuletzt gesprochen Simon Strauß, Theaterkritiker, Feuilleton-Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Schriftsteller. Bei uns war auch Jürgen Ritte, Professor für Romanistik in Paris. Und neben mir sitzt Lene Grösch, sie ist die geschäftsführende Dramaturgin am Theater Heidelberg, wo Ende Januar noch einige Aufführungen ihres Tartüff stattfinden. Durch die Sendung führte bis hierhin Michael Köhler. Vielen Dank, Ihnen eine gute Zeit.